Sie sagt, eine Rasse gibt es eigentlich gar nicht, ausgenommen einer menschlichen Rasse. There is no such thing as race. None. Really? It's just a human race, scientifically. Es ist Sommer im Niemandsland. Willkommen zu einem neuen Niemandsland. Auf 91.4 FM Contrabanda in Barcelona. Es ist Montag, der 19. August 2019. Wir senden jetzt von 13 bis 15 Uhr direkt aus dem Herzen einer großen Stadt, von der Plaza Real, auch live im Internet unter www.contrabanda.org. Niemandsland ist eine Sendung für Menschen hier in Barcelona und weltweit, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Wir bieten aktuelle Informationen, Hintergründe, Unterhaltung und viel Musik. Contrabanda FM ist ein freies Radio. Wir sind selbstverwaltet, selbstfinanziert und kommerzfrei. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie wie immer Detlef Jeskatz. Jo, und beginnen wir mit Cole Porter. Das Cole Porter Songbook hier am Piano Oscar Peterson. Night and Day. Ein paar Wahrheiten über die Wahrheit von Herrn Wilhelm Busch. Der hat einmal gesagt, manche Wahrheiten sollen nicht, manche brauchen nicht, manche müssen nicht gesagt werden. Da bin ich einverstanden. Denn, wie Wilhelm Busch weiter sagt, die Wahrheit ist zu schlau, um gefangen zu werden. Bruder, sag mir, warum gerade du bis zu den Knien stehen musst in der gelben Glut? Hey Schwester, sag mir, woher nimmst du den Mut, ein Flieger zu werden, warum gerade du? Ach, es könnte doch sein, dass es kein anderer kann. Ach, es könnte doch sein, dass ich kein anderer fand. Ach, es könnte doch sein, dass es kein anderer kann. Ach, es könnte doch sein, dass ich kein anderer fand. Hey Schwester, sag mir, so ein Maschinengewehr, warum trägst du es immer noch? Es ist doch so schwer. Hey Bruder, sag mir, all die Bettelkinder hier, die werden dich fressen, warum lässt du sie bei dir? Ach, es könnte doch sein, dass ich kein anderer fand. Aber es könnte doch sein, dass ich kein anderer kann. Aber es könnte doch sein, dass ich kein anderer fand. Aber es könnte doch sein, dass es kein anderer kann. Mm-hmm. Apfelbaum. Ich komm und schüttle dich, du Prinzessin im Traum. Ich komme und ich rüttle dich. Irgendwo da stampft mein Zauberpferd, dass ich es weit in die Schlacht. Irgendwo hofft ein Dreck auf ein Licht in der Nacht. Und es könnte doch sein, was es kein anderer kann. Und es könnte doch sein, dass ich kein anderer fand. Und es könnte doch sein, dass es kein anderer kann. Und es könnte doch sein, dass ich kein anderer fand. Ja, das war Herr Gerd Gundermann. Hör zu, Bruder. Niemand bestreitet die Wunder der modernen Wissenschaft. Jetzt wäre es an der Zeit, dass sie auch für ihre Monster die Verantwortung übernimmt. Das sagte Jakob von Uexküll. Der wurde an einem 19. August 1944 geboren. Philanthrop Jakob von Uexküll. Wie gesagt, vor 75 Jahren. Jakob von Uexküll gilt als der Schöpfer des alternativen Nobelpreises. Der deutsche Philanthrop Jakob von Uexküll wurde am 19. August 1944 im schwedischen Exil seiner Eltern in Uppsala geboren. Er stiftete die Right Livelihood Award, der in Deutschland als alternativer Nobelpreis bezeichnet wird. Er initiierte die Gründung des World Future Council, des Weltzukunftsrates. Seine Idee war die Idee vom richtigen Leben. Uexküll erwirtschaftete als Erbe einer Briefmarkensammlung, jawohl, ein Millionenvermögen und stiftete 1980 den Right Livelihood Award, englisch Preis für richtiges Leben, für die Gestaltung einer besseren Welt. Die Auszeichnung wird an Personen und Organisationen vergeben, die sich mit praktischen Lösungen für menschenwürdige Lebensweisen einsetzen. Bianca Jagger bekam ihn zum Beispiel, die war 1945 geboren, die Ex-Frau des Rocksängers Mick Jagger. Sie erhielt den Preis 2004, ebenso wie 2014 der US-amerikanische Whistleblower Edward Snowden. Wie sieht's aus um die Weltzukunft? Von 1984 bis 1989 vertrat Uexküll die Grünen im Europaparlament. 1989 wechselte er in den Vorstand des Konzerns Greenpeace Deutschland. Der 2007 von ihm gestiftete Weltzukunftsrat in Hamburg setzt sich für nachhaltiges Denken und Handeln ein und versteht sich als ethische Stimme für die Bedürfnisse und Rechte von zukünftigem Leben. Wer hat noch heute Geburtstag? Nanni Moretti, 1953 geboren, italienischer Filmregisseur. Bill Clinton hat heute auch Geburtstag, der ist 46 geboren, der war ja Präsident, wie wir wissen. Wie gerade gesagt, Jakob von Uexküll, 1944 geboren. Jerzy Andrzejewski, polnischer Schriftsteller, der lebte von 1909 bis 1963. Madame Coco Chanel, die französische Modeschöpferin, die lebte von 1883 bis 1971. Dann Adele Sandrock, deutsch-niederländische Schauspielerin, die lebte von 1863 bis 1937. Dann der deutsche Chemiker Julius Lothar Meyer, der lebte von 1830 bis 1896. Und Marie Gräfin du Barry, die lebte von 1743 bis 1793. Sie war Mätresse des König Ludwigs des 15. Und last not least Samuel Richardson, 1689 bis 1761, englischer Schriftsteller. So, das war die kleine Geburtstagschronik des heutigen 19. August. Montag aus dem Hardenberg Geschichtskalender. Thank you. Böses, schenk mir Schönes, gib mir dies und gib mir jenes und bitte gib mir Feuer, heiße Frau. Bitte hör mein Ständchen, bitte hör mir zu, eiskalt ist dies Händchen. Schneit im April und zur Winterszeit, immer zu, ohne Ruh, träum ich süß und mein Traum bist du. Doch wenn ich mein Herz hab verloren, verliere ich doch nicht den Humor. Wenn ich verglückt bin, dann muss ich singen, tralalala, ein Lied von Liebe und von Treue. Wenn ich vergnügt bin, dann soll es klingen, tralalala, damit du hörst, wie ich mich freue. Reizendes Liebchen, bis in dein Stübchen, schick ich mein Lied, es soll dir sagen, ich bin da. Bist du genau so froh wie? Sag es mit Liedern so wie, dass du mir treu bist, tralalala. Reizendes Liebchen, bis in ein Stübchen, schick ich mein Lied, es soll dir sagen, ich bin da. Bist du genau so froh wie? es in Lidor so wild, dass du mir treu bist. Those bits that aren't important, you know, that's just the filling. Yeah. Okay? One, two, one, two, three, four. Everybody tell me about that. Niemandsland Musikgeschichte. Give Peace a Chance. John Lennon und Yoko Ono. Es gibt Songs, die ihre Anziehungskraft daraus beziehen, dass sie sich ohrwurmartig einprägen, indem sie einen Slogan in simpelste Musik kleiden und als apostrophiertes Ostinato hartnäckig wiederholen. Die Beatles haben diesen Kunstgriff als Abschluss einiger ihrer Songs zu wahrer Meisterschaft gebracht. So endet Hey Jude mit einem lange wiederholten Na na na na na na na Hey Jude. Dabei wird die stetig wiederkehrende Melodie von variierten kontrapunktischen Sprech- und Schreieinlagen begleitet und umspielt. Auch All You Need Is Love endet mit einer dauerhaft repetierten Love is all you need, love is all you need Sequenz, in welcher ein barockartiges Trompetenmotiv, eine jazzige Saxophonmelodie, das altenglische Green Sleeves und ihr eigenes She Loves You in raffiniertem Wechselspiel eingeflochten sind. Eine Variante dieser Eigenart, die ihre Wurzeln in der Gospelmusik haben dürfte, findet sich mittlerweile im legendär gewordenen Song Give Peace a Chance von John Lennon, der vor 50 Jahren eingespielt wurde. Die Aufnahme selbst war ein Ereignis, denn sie fand im Rahmen eines von John Lennon und der ihm frisch vermählten Yoko Ono veranstalteten Bed-Ins statt, also eines im öffentlichen Raum zelebrierten Bettaufenthaltes des Paares als Friedenskampagne im Geiste der Parole Make Love Not War. Bei diesem Ereignis am 1. Juni 1969 in einem Hotel in Montreal waren viele Vertreter der damaligen Kunst-, Hippie- und Pop-Prominenz zugegen, unter ihnen Allen Ginsberg, Timothy Leary, Derek Taylor und Petula Clark. Auch Mitglieder des kanadischen Radha-Krishna-Tempels, die im Zimmer tanzten und sangen. Der melodischen Mantra-Kultur dieser Sekte weiß sich wohl auch der Refrain von Give Peace a Chance verpflichtet. Der Song setzt sich aus einer mehrmals wiederholten Vers-Refrain-Form zusammen. Der Vers besteht jeweils aus rappartig skandierten Wortkaskaden ohne Melodie, aber rhythmisch artikuliert. So deklamiert Lennon gleich zu Beginn. Everybody's talking about bagism, shagism, dragism, madism, ragism, tagism, thisism, thatism, ism, ism, ism. Darauf ertönt der Refrain aus dem Mund aller im Raum Anwesenden. All we are saying is give peace a chance. Die musikalische Spannung verdankt sich dem Kontrast zwischen dem rhythmischen, staccato vorgetragenen, jedoch melodielosen Vers und dem harmonisch einfachen, melodisch aber ausgreifenden, gleichsam durchatmenden Refrain. Das musikalische Material erzeugt dabei eine Parallele zur inhaltlichen Aussage. Gegenüber der dadaistischen Verhunzung der aneinandergereihten Ismen erhebt sich die pazifistische Botschaft der Aufhebung von Separatismus und ideologischem Wettstreit. Über allem erstrahle der Frieden. So auch im nächsten Vers. Everybody's talking about ministers, sinisters, banisters and canisters, bishops and fish shops and rabbits and Popeyes and bye-bye-bye-byes. Dadurch, dass eine Verbindung von Politikern zu Finsterlingen hergestellt wird, durch die Wortspielerei mit Bischöfen und Fischhöfen und die assoziative Alliteration von Popeyes und bye-byes, wird mit kritischem Nonsens das aufgestellt, was wiederum im Frieden aufgehoben werden möge. Das gleiche Kontrastverhältnis wird auch bei der dritten und vierten Strophe gewahrt. Die Botschaft ist stets: Gebt dem Frieden eine Chance. Die Chance wurde seither wenig gewährt

Niemandslandgeschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. Folge 128. Theodor Balck. Abstecher in den Frieden. Zweiter Teil. No pasarán. Pasaremos. Los verdaderos ladrones, aquellos que se nutren del robo de nuestro trabajo, son esos hijos de puta de burgueses. Der Krieg ist verloren, die Republik ist geschlagen, Hunderttausende befinden sich auf der Flucht und im Exil. In Europa triumphiert der Faschismus. In Spanien hat General Francos blutiges Terrorregime begonnen. Der ehemalige Chefarzt der 14. Internationalen Brigade, Theodor Balck, erzählt seine Geschichte. Hinter einer Windung wird auf dem Bergrücken eine Festung sichtbar. Hoch oben liegt sie wie eine mittelalterliche Burg. »Ist das schon Frankreich?«, fragt Mariano. »Ja, Mariano, das wird schon Frankreich sein. Du wirst dein Kohlenpüt im Pas-de-Calais wiedersehen, wirst deine Jeanne wiedersehen. Freilich anders, als du gedacht hast, Mariano.« Halt wird geboten. Wir lassen die Nachzügler passieren. Dünn ist der Schweif des Exodus geworden, aber noch immer zahlreich sind Menschen und Fahrzeuge, die den Berg hinaufkeuchen. Die französische Grenzburg verschwindet hinter einer Felswand. Abgründe gähnen unter uns, Tannen klettern die Abhänge hinauf, von neuem taucht die Grenzburg auf, in vielen Windungen nähern wir uns der Grenze, dem Finale. Und dann liegen auch die letzten 100 Meter hinter uns. Halt wird von neuem angeordnet, der letzte Halt auf spanischem Boden. Das ist sie also, die Grenze. Als ich sie zum ersten Mal sah, da ging sie durch ein verschlafenes Gebirgsdörfchen hindurch. Zwei französische Grenzpolizisten kontrollierten nachlässig unsere Papiere. Wir saßen in einem Autobus, an die 40 Freiwillige aus aller Herren Länder. »Ça va«, sagte der eine Polizist und gab mit der Hand das Abfahrtzeichen. Wir fuhren an dem Schlagzaun vorbei. Alle sangen. Auch die, die sonst nie singen, auch die sangen. Auch die, deren Kehle sich eigenartig zusammenschnürte und deren Augen in Wasser schwammen, auch die sangen. Jenseits des Schlagzauns stand ein spanischer Milizionär, der erste, den wir erblickten. Sein ärmelloser Mantel fiel in Falten von seinen Schultern. In der einen Hand hielt er sein Gewehr, mit der anderen grüßte er uns. Dort, wo einst der spanische Milizionär stand, erhebt sich heute ein Abfallhaufen. Und jeder, der an dem Haufen vorbeigeht, vergrößert ihn mit einem Stück. Mit einem Gewehr, mit einem Revolver, mit einer Maschinenpistole. Der Haufen ist der Grabhügel unserer Waffen. Dort, wo einst die französischen Grenzpolizisten in friedlichen Käppis standen, stehen jetzt schwarze Stahlhelme tief in der Stirn, Karabiner in den Händen, die Gendarmen der Garde Mobile. Auf dem erhöhten Gehsteig, der damals blank leer war, bewegt sich großstädtisch gekleidetes Volk. Reporter und Ministerialbeamte, Offiziere und Damen vom Roten Kreuz. Damals, als ich zum ersten Mal durchfuhr, hatte sich das Bild tief in mein Gedächtnis eingeritzt. Denn hier begann etwas Neues, etwas entschieden Neues. Das Bild, das ich in mir trug, hat mit dem, was ich jetzt vor mir sehe, nichts gemein. So wenig gemein, wie das einst und jetzt von Reklamebildern eines Verschönerungsmittels gemein haben. Nur, dass hier das Jetzt durch Hässlichkeit gezeichnet, während das einst von strahlender Schönheit ist. In diesem Genrebild, das durch das Gewoge der Menschen und die Vielfältigkeit ihrer Verrichtungen an Bräugel gemahnt, fehlt mir und meinem Nebenmann, dem Yannick, ein Detail. Die Doktorin Manja. Hier, hat sie uns gestern durch einen Ambulanzchauffeur sagen lassen, hier an der Grenze werde sie auf uns warten. Und jetzt ist sie nicht da. Wir stehen vor dem hochgezogenen trikoloren Schlagbaum, in Kompanien geformt, wie wir es gewöhnt sind, mit Führern, die wir uns gegeben haben und sind ohne Ungeduld. Es ist zum letzten Mal, dass wir zusammen auf freier Erde stehen. Wir haben keine Eile. Es kommt von vorn die Reihen entlang der Kommissar Gallo. »Ach, da seid ihr«, sagt er, als er uns erblickt. »Ja, da sind wir. Was gibt es?« Yannick und ich sollen uns um die Maroden kümmern, eines unserer Intendanzlastautos nehmen und alle aufladen, die nicht gehen können. Und nachher mit dem Wagen mitfahren? Ja, mit dem Wagen mitfahren. Das wollen wir nicht, weder Yannick noch ich. Wir sind bisher mit unseren Kameraden marschiert, wir wollen es auch jenseits der Grenze tun. Es sei ein Befehl von Mahdi, sagt Gallo. Wir befolgen gern alle Befehle, aber mit diesem möge man uns verschonen. Es gäbe auch andere Ärzte. Gut, sagt Gallo, er werde es Mahdi bestellen. Bald ist er zurück und mit ihm der unveränderte Befehl. Wir fügen uns, denn wir sind noch Soldaten. Wir werden auch jenseits der Grenze, auch ohne Uniform und Rangabzeichen, noch Soldaten sein. Wir gehen unsere Kompanien entlang und fragen, wer nicht weitergehen kann. Es sind ihrer 30, die sich melden. Träger vernarbter Lungenwunden, gebrochener und zusammengewachsener Beinknochen, genähter Sehnen und Muskeln, auch einige Simulanten. Der Augenblick des Scheidens ist gekommen. Die Kompanien setzen sich in Bewegung. Links, rechts, im Rhythmus, der seit 2,5 Jahren in uns steckt. Neben dem Waffenfriedhof stehen unsere beiden höchsten Kommissare, Mahdi und Gallo. Ohne Kommandoruf drehen sich die Köpfe der Vorbeimarschierenden ihnen zu. Der tricolore Schlagbaum, das RF der République Française. Wir sind in Frankreich. Menschen in die gleiche Lage versetzt, denken nicht das Gleiche. Als wir einmal aus einer feindlichen Zange zu entkommen versuchten, gab es einige, die auf einem verlassenen Bauernhof den Hühnern nachjagten und ihnen die Hälse abdrehten. »An Hühner denkt ihr jetzt?« schrie ich sie an. »Ja, an Hühner, Tubib«, sagten sie. »Denn der Mensch muss ja auch essen.« Das war nicht unrichtig. Nur, dass ich damals auf diesen Gedanken nicht gekommen wäre. Auch jetzt, da für uns der Feldzug endgültig beendet ist, da wir lebend die Grenze überquert haben und die ersten Schritte auf französischem Boden machen, auch in diesem Augenblick werden nicht alle diese 2000 oder 2500 Menschen den gleichen Gedanken haben. Den Gedanken, war alles umsonst gewesen? Umsonst Casa de Campo, umsonst Ciudad Universitaria, umsonst Las Rozas, umsonst Pozo Blanco, umsonst L'Opera, umsonst Teruel, umsonst Jarama, umsonst Balsain, umsonst Guadalajara, umsonst Cuesta de la Reina, umsonst Belchite, umsonst Caspe, umsonst Tortosa, umsonst Mora de Ebro, umsonst all diese Vormärsche und Rückzüge, diese Siege und Niederlagen, umsonst alle diese Ortsnamen, von denen jeder auf Hunderten von Grabtafeln wiederkehrt. Noch unlängst in diesem letzten und aussichtslosen Kampf, als eine Tragbare vor mir hingestellt wurde und auf ihr, blutig und mit Hirnmasse bespritzt, der schmächtige Körper des Kapitän Erschowitz lag, des Genossen Erschowitz, der mir so viele tragische und groteske Geschichten aus Lublin erzählt hatte, noch unlängst fragte ich mich, war das umsonst gewesen? Nun schreiten und rollen wir die Chaussee hinab, die wir bis zum Grenzbaum hinaufgezogen sind. Wir, die Chaussee, die Landschaft sind die gleichen wie zuvor. Nur, dass die Kompanien, die sich vor mir bewegen, eingerahmt sind von fremden Uniformen, von den grünlichen Uniformen der französischen Infanterie, dass wir Gefangene sind. Zum ersten Mal habe ich mir die Frage nach der Vergeblichkeit unserer Opfer in jenen Frühlingstagen gestellt, als wir Aragon verloren und die Faschisten einen Keil zwischen Katalonien und den spanischen Rumpf getrieben haben. Da schien es mir, dass der Krieg verloren ist, es sei denn, dass Paris und London noch bei Zeiten gewahr werden, dass ihre Non-Intervention ihr Selbstmord ist. Nicht doch, sprach zu mir mein Verstand, der Verständige. Ein verlorener Feldzug ist noch kein verlorener Krieg. Spanien ist nur der erste Feldzug des kommenden Krieges, in den bald ganz Europa, die ganze Welt gestürzt werden wird. Und dann geschah es, dass vor meinen Augen ein Bataillon unserer Brigade niedergemacht wurde. Die trüben Wasser des Ebro lagen zwischen uns. Das Bataillon konnte nicht zu uns und wir nicht zu ihm. Ein ganzes Bataillon war es, 500 junge Menschen. Manche suchten sich durch Schwimmen zu retten. Die Kugeln der Maschinengewehre peitschten das Wasser um ihre Köpfe, nur wenige erreichten das rettende Ufer, die meisten versanken. und was am anderen Ufer blieb, wurde, als die Nacht kam, gefangen genommen und am Tage darauf mit Maschinengewehrgarben niedergelegt. Da weigerte sich mein Verstand, verständig zu sein und zu antworten, dass es nicht umsonst gewesen wäre. Ja, es gab Augenblicke, wo es mein Verstand nicht leicht mit mir hatte. Gestellt habe ich mir zum letzten Mal die Frage, als ich in Tarragona im Krankenhaus lag, mit Wundfieber und dem Fieber der Nachrichten, die von jenseits der Pyrenäen kamen und deren Kurve weit spitzer und höher war als die meines Wundfiebers. Es waren das die Nachrichten, die zwischen Godesberg und München die europäische Fieberkurve bestimmten, die Kurve, die mit einem Tiefpunkt, mit einem Exitus endete. Wenn ich in jenen Tagen durch meinen Saal schlich, an dem hohlwangigen Jungen vorbei, dessen Atem wie ein Pfeifenklang, vorbeischlich an dem anderen, der mit einer geborstenen Wirbelsäule im Gipsmiederbett lag, vorbei an dem baumlangen Amerikaner, der das Augenlicht verloren hatte und es noch nicht wusste, da stellte ich mir von Neuem die Frage und beantwortete sie sogleich. Nun haben die Herren alles verkauft, die Toten und die Blinden, die mit geborstener Wirbelsäule und die pfeifend Atmenden. Und alles war umsonst gewesen. Mein Verstand wagte nicht, an jenem Tage das Wort an mich zu richten. Erst am nächsten Tag kroch er wieder hervor und berührte leicht meine Schulter. »Mögen Sie uns in München auch verkauft haben«, sprach er zu mir, »mag diesem München auch ein anderes folgen. Einmal werden den Völkern die Augen aufgehen, und dann werden die Toten und die Blinden, die mit geborstener Wirbelsäule und die pfeifend Atmenden nicht umsonst tot, nicht umsonst blind.« nicht umsonst verkrüppelt und pfeifenden Atems geworden sein. Sie hörten »Es lebe der Tod«, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 128, eine Niemandslandproduktion, 2019. Biografische und bibliografische Angaben. Theo Balk wurde als Fedor Dragutin 1900 in Zemun in Jugoslawien geboren. Er studierte Medizin in Zagreb und Wien. Ab 1939 hielt er sich in Berlin auf. 1933 gelang ihm die Flucht über Prag nach Paris. Zwischen 1936 und 1939 befand er sich in Spanien. Theo Balk war Chefarzt der 14. Internationalen Brigade, deren Geschichte er in La Quatorzième 1937 festgehalten hat. 1939 wurde er in La Vernette interniert. Ab 1941 befand er sich in Mexiko im Exil. 1945 kehrte er nach Jugoslawien zurück. Nach Titos Bruch mit Stalin 1948 übersiedelte er nach Prag, wo er 1974 starb. Tod und Dementi von 1937 aus »Wenn die Kugel vor Madrid nicht traf«, Tagebuchroman über den Spanischen Bürgerkrieg und »Das Los der Spanienkämpfer«, erschienen im Röhrig Verlag, St. Ingbert, 1996. Die Erzählung »Abstecher in den Frieden« stammt von 1943 aus der Geschichte »Das verlorene Manuskript«, erschienen im Gerstenberg Verlag Hildesheim 1979. No pasarán. Pasaremos. Niemandsland. Radio Contrabanda FM 91.4 de Barcelona. Which target will it be? Flensburg? The Kiel Canal? Or will it turn suddenly and bomb Hamburg? Ladies and gentlemen! Brothers and sisters! Ja, ich glaub, es tut sich. Es ist ein Traum. All right, countdown! Es ist ein Traum. Es ist ein Traum. Entschuldigung. Hey, wait a minute. Attention, shut up. Jetzt ab zur Terrorgruppe. Kreuzberg! Du gehst! finanzierte Scheiße. Macht mal alle die Hände hoch. Oh, viele. Hey. Geschichte. Und wer kann hier auch schon mit Gabel und Messer essen? Ihr leises Stück Scheiße! Immer besser, immer besser! Immer besser, immer besser! Immer besser, immer besser! Ja, und schon sind wir wieder zurück in Marokko. So schnell geht das bei uns. Wunderbar, sind sehr eilige fliegende Teppiche hier. Obwohl wir zwischendurch in diesem Stück dann doch nochmal irgendwie uns New Orleans in die marokkanische Wüste holen. Aber davon später dann. Dieses Stück habe ich geschrieben, natürlich in Marokko. Und zwar ungefähr vor 10 Jahren, als der amtierende König seinen ersten Thronfolger geboren bekam. Und als ich dann nach Hause kam und habe das Lied dann meinen dort zurückgebliebenen 3 Damen vorgespielt, und meine Töchter waren noch klein, mündete das in der Frage: Mama, wieso findet der Papa eigentlich Oleander blöd? Blöd, die Uhr ist für mich stellt, Tag für Tag vergeht, bis man ihm ihn erzählt, klatsch man im Fahnenmeer, jähl himmelblauen Jöhn, der Prinz wird aufgeführt, dort neuer bis man krönt. Ich wünsch mir, du wirst hey, du wirst hey bei mir, draußen danach ne Moazin. Ich wünsch mir, du wirst hey, du hättest längst kapiert, wieso ich noch ein Seermord unbedingt. Was liegt da wie ein Schlang, wo ist hier Streck in der Sonne, so harmlos wie sie kann, Sarah Sand ist blond, komm Wasser mir im Fluss, der Sommer steht parat, der überfüllte Bus, denn Rissani ist matt. Ich wünsch mir, du wirst hey, du wirst hey bei mir, hey bei mir, können's alles selber sein. Ich rief dir Klele, schicke Zeit nur dir, was jo Tobo. Bis ich ein Tier seh. Marmore. Kostfische Fatima, mir selber auf der Spur. Bis demnächst, inshallah. Und andere Russen. Es gibt Malitschewski, Rubinstein, Arensky und Tschaikowski, Sapelnikow, Dmitriev, Schirepnin, Krianowski, Godowski, Artebujew, Munoyushko, Akimenko, Soloviev, Prokofjew, Tiomkin, Koroschenko, den Glinka, Winkler, Bortnianski, Rebnikov, Iljinski, den Mettner, Balakirev, Solotarev und Wodzinski und Sokolov und Kopilov, Dukelski und Klinowski und Shostakovich, Borodin, Glier und Novakovsky, den Liadov und Karganov, Markievich, Panschenko und Dargomitski, Tscherbaschew, Skrijabin, Vasilenko, Stravinsky, Rimsky, Korsakov, Mussorgsky und Gretschaninov und Glasunov und Cesakvi, Kalininov, Rachmaninov, Stravinsky und Gretschaninov, Rumschinski und Rachmaninov. Jetzt höre ich aber auf und hoffe, ich kriege neuen Sauerstoff. Stravinsky, Gretschaninov, Rachmaninov. Jetzt höre ich aber auf und hoffe, ich kriege neuen Sauerstoff. Tone 1.4 FM, Mr. Dwayne Daddy, aus in Barcelona, ciao. Niemandsland, 91.4 FM, ciao, Mr. Dwayne Daddy, goodbye. Aus Los Angeles an Lenya in New York, 25. April 1945. Die Russen sind in Berlin. Das ist es doch, worauf wir seit 12 Jahren gewartet haben. Ist es nicht fantastisch, wie unvorbereitet diese Nazis auf die Niederlage waren? Bis zum letzten Moment wollten sie nicht glauben, dass sie wirklich zu besiegen sind. Warum sollten sie sonst zu Tausenden Selbstmord begehen? Ich glaube nicht, dass jemals eine Nation so vernichtend geschlagen worden ist. Götterdämmerung war immer eine romantische Idee dieser kranken Gemüter. Und jetzt, da sie Wirklichkeit wird, sind sie zu klein, sie zu ertragen. Welche Dummheit, welche Feigheit, was für eine Herrenrasse. Denkt man an den Mut, den Stolz, das Selbstvertrauen, das die Engländer, Holländer, Russen und vor allem die Juden in der Stunde ihrer Niederlage gezeigt haben, erfüllt es einen mit tiefer Abscheu, diesen völligen Zusammenbruch jeglicher menschlicher Würde zu beobachten. Aber stärker als dieses Gefühl des Abscheus ist das Gefühl des Vertrauens in die Menschheit. In einem der großen Augenblicke der Geschichte zu sehen, wie der menschliche Geist fähig ist, eine Krankheit abzuschütteln, zu Anstand zurückzufinden und die größte Gefahr für Zivilisation und Fortschritt zu überwinden. Nun, während ich hier schreibe, ist die Sonne herausgekommen und ein kleiner blauer Vogel nimmt im Bach vor meinem Fenster ein Bad. Und das Leben ist schön. Achter Mai 1945. Meinem Linnal Darling einen Happy Victory Europe Day. Ich denke den ganzen Tag an dich, weil es ja der Tag ist, auf den wir 12 Jahre lang gewartet haben, seit jener Nacht im März 1933, in der wir per Auto nach München fuhren. Du hast ja den festen Glauben, dass wir das Ende dieses Schreckens noch erleben würden, nie aufgegeben. Und jetzt ist das Ende also da. Ich kann mir vorstellen, wie aufregend es heute in New York sein muss, und bestimmt wirst du feiern. Hier merkt man nicht viel von der Feststimmung. Hier ist man dem Krieg im Pazifik viel näher und das lässt echte Friedenslaune nicht aufkommen. Als ich früh aufstand, ich habe um 6 Uhr Trumans und Churchills Reden gehört, wurde mir klarer denn je, was dies bedeutet. Und als ich zum Studio fuhr, fühlte ich mich wie $1 Million, weil es zu einer Zeit geschehen ist, in der wir noch jung sind und in einer Welt ohne Nazis genießen können, was man so unsere besten Jahre nennt. Hoffen wir, dass Sie diesmal wirklich hart mit den Deutschen verfahren. Ich denke, das werden Sie tun. Denn diese Gräuel, die in den letzten Wochen in Deutschland entdeckt worden sind, machen einen verheerenden Eindruck auf die öffentliche Meinung hier. Auf bald, Baby. Sei niedlich. Spiel dich nicht zu sehr auf. Take it easy. Amüsier dich. Iss tüchtig, trink nicht und rauche nicht und schniepel dich aus. Und sei hochachtungsvoll ergebenst gegrüßt von deinem Ehegatten Knuti. Unser Blick geht zurück. Unsere Schönheit ist auf der Flucht und Verletzung sucht uns heim wie eine Sucht, wie eine Sucht. Pandora, du bist für uns ein Haufen nichts, nichts. Pandora, du bist für uns ein Haufen nichts. Arbeit, Krankheit. Ladies and gentlemen, please be yourself a big announcement as we present to you live from 91.4 live in Barcelona, Niemann's Land, presented by your presenter for today's big host of the radio show, Deddy! Es ist Montag, der 19. August 2019. Hier beginnen die Katastrophen und kommentierten Nachrichten im heutigen Niemandsland. Das ist zuerst einmal eine Meldung aus Berlin. Hunderte Klimaaktivisten haben am Freitag Mittag vor dem Sitz des neoliberalen Lobbyvereins Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, INSM, in Berlin demonstriert. Unter dem Motto, wir sind der Tinnitus der INSM, machten die Demonstranten, hauptsächlich Schüler und Schülerinnen, schon auf dem Weg zu dem Gebäude in Berlin-Mitte mit Töpfen und Kochlöffeln kräftig Lärm. Auf einem großen Transparent fragten die Demonstranten, Profit oder Zukunft? Die Aktivisten der Friday for Future-Bewegung kritisierten die INSM für ihre Position in Sachen Klimaschutz. Die von den Arbeitgeberverbänden der Metall- und Elektroindustrie finanzierte Initiative vertrete energieintensive Unternehmen und gaukle Interesse am Klimaschutz nur vor, hieß es seitens der Aktivisten. Bringen wir die zweite Meldung, und zwar diesmal die Zusammenfassung der Nachrichten in 100 Sekunden von der ARD übernommen. Vielen Dank. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Erinnerung an Ungarns Grenzöffnung vor 30 Jahren. Bundeskanzlerin Merkel und Ministerpräsident Orbán haben an einem Festakt teilgenommen. Im August 1989 waren vom Ort Schopron an der Grenze zu Österreich etwa 600 DDR-Bürger in den Westen geflüchtet. Wenige Wochen später fiel die Mauer. Koalitionsausschuss im Kanzleramt. Die Spitzen von Union und SPD haben am Abend unter anderem beschlossen, eine Arbeitsgruppe zur umstrittenen Grundrente einzusetzen. Außerdem vereinbarten sie, die Mietpreisbremse bis 2025 zu verlängern und bis Oktober ein offizielles Zwischenfazit der Regierungsarbeit zu ziehen. Iranischer Tanker verlässt Küste Gibraltars. Er ist nun auf dem Weg nach Griechenland. Die britische Marine hatte den Tanker wochenlang festgesetzt unter dem Verdacht, Öl nach Syrien zu schmuggeln. Der Iran bestreitet das. Waldbrand auf Gran Canaria außer Kontrolle. Den Behörden zufolge mussten mehr als 8000 Menschen ihre Häuser verlassen. Dutzende Orte auf der Ferieninsel wurden evakuiert. Heiße Winde und geringe Luftfeuchtigkeit erschweren die Löscharbeiten. Schwere Unwetter über Teilen Deutschlands. Betroffen waren unter anderem Bayern, Hessen und Brandenburg. Dächer wurden abgedeckt, Bäume fielen um, Keller liefen voll. Im Zugverkehr kann es noch bis zum Nachmittag zu Ausfällen und Verspätungen kommen. Das Wetter. Heute im Südosten oft starke Bewölkung und zeitweise Regen. In Nordseenähe ein paar Schauer und kurze Gewitter, sonst Sonne und Wolken. Höchsttemperaturen 19 bis 26 Grad. Die nächste Meldung kommt ebenfalls aus Berlin. Mietpreise vertreiben Handwerker aus den Innenstädten. Steigende Mieten und Immobilienpreise machen dem Handwerk in Großstädten zu schaffen. In gentrifizierten Quartieren verschwinden Bäcker, Fleischer, Schuster und Änderungsschneider aus den Straßen, weil sie sich die Miete der Geschäftsräume nicht mehr leisten können. Das sagte der Generalsekretär des Branchenverbandes ZDH, Holger Schwannecke, der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten am Freitag. Laut einer aktuellen ZDH-Umfrage will in den kommenden beiden Jahren fast jeder fünfte innenstädtische Betrieb den Standort wechseln. Freifahrtscheine für Soldaten in Uniform. Berlin. Die Bundeswehr hat sich mit der Deutschen Bahn auf Gratisfahrten für Soldaten in Uniform geeinigt. Dies bestätigten Regierungskreise am Freitag der Deutschen Presseagentur in Berlin. Nach Informationen von Bild am Sonntag werde die Bundeswehr pauschal jährlich rund 4 Millionen Euro an die Bahn bezahlen. Verhandelt werde noch, wie und ob die Soldaten auch die Nahverkehrszüge nutzen dürfen. Generell könnten uniformierte Bundeswehrangehörige bald gratis mit allen ICE- und IC-Zügen der DB fahren. Eine historische Hintergrundmeldung: Paris ist frei. Der 75. Jahrestag der Befreiung von Paris ist da. Peter Gingold, der lebte von 1916 bis 2006, war Kommunist und Jude. Als Jugendlicher emigrierte er nach Paris. Nach dem Einmarsch der Deutschen 1940 schloss er sich dem deutschen Zweig der Resistance an. Die Gestapo verhaftete ihn. Er konnte entkommen. Im August 1944 war er an der Befreiung von Paris beteiligt. Nach 1945 kehrte er in seine Heimatstadt Frankfurt am Main zurück. Es ist aufschlussreich, die Wege der beiden deutschen Resistance-Kämpfer nach 1945 zu vergleichen. Da haben wir Erhard Stenzel, der konnte lernen im Direktstudium und zweimal im Fernstudium. Sein Leben in der DDR verlief keineswegs glatt. Er hat Konflikte und Frustrationen erlebt, die aber doch nicht vergleichbar sind mit den bitteren Erfahrungen des Kommunisten und Juden Peter Gingold in der Bundesrepublik. Es gab Hausdurchsuchungen, es gab den Entzug der deutschen Staatsbürgerschaft, Berufsverbot für die Tochter Sylvi. In dem Buch Paris, Boulevard Saint-Martin, Nummer 11, Köln, 6. Auflage 2019, hat er sein Leben niedergeschrieben. Dort schildert er auch folgende Erlebnisse aus dem befreiten Paris. Zitat: Es fanden auch entsetzliche Szenen von Selbstjustiz gegenüber Kollaborateuren statt. Da entlud sich der Zorn gegen die Verräter. Das war grässlich. Mädchen, denen, umringt von Johlenden, die Haare abgeschnitten wurden, manche bekamen noch ein Hakenkreuz aufgemalt. Das taten in keinem Fall die Resistanzkämpfer. Bei einem Volksaufstand kommt immer auch ein Teil des Pöbels hoch, der nach dem Sieg seinen Heldenmut bezeugen will. Viele, die wir als Resistance de la dernière minute, also Widerstandskämpfer der letzten Minute, bezeichneten, und auch solche Offiziere, die jetzt in ihren Uniformen herumliefen, die wir Les Naftalins nannten. Damit meinten wir jene, die bis dahin nichts getan hatten, nun aber dabei sein wollten und aus ihren Schränken die Uniformen herausholten, die noch nach Mottenpulver rochen. Zum 75. Jahrestag steht sicherlich erneut die Frage im Raum: Wer hat Paris befreit? Und es wird, wie auch damals, kontrovers diskutiert werden. Jean-Paul Sartre hat im Herbst 1944 so geantwortet: Wenn man heute nicht verkündet, dass Paris sich selbst befreit hat, gilt man als Volksfeind. Dabei scheint es offenkundig, dass die Stadt nicht einmal im Traum daran hätte denken können, sich zu erheben, wären die Alliierten nicht ganz nahe gewesen. Und da die ihrerseits nicht einmal im Traum an eine Landung hätten denken können, hätten die Russen nicht den größten Teil der deutschen Divisionen aufgehalten und geschlagen, so muss man wohl den Schluss ziehen, dass die Befreiung von Paris als Episode eines weltweiten Krieges das gemeinsame Werk aller alliierten Kräfte gewesen ist. Dies zum Thema Befreiung von Paris vor 75 Jahren. Eine weitere Meldung kommt aus Warschau. Polen will die von den USA geführte Militärmission zum Schutz, wie sie selber sagen, des Schiffsverkehrs im Persischen Golf unterstützen. Wir wissen, dass die Situation eine Reaktion erfordert, sagte Außenminister Jacek Czaputowicz in einem Interview der deutschen Presseagentur, wie am Freitag gemeldet wurde. Irgendeine Art polnische Unterstützung für die amerikanischen und die britischen Anstrengungen ist möglich. Czaputowicz sagte allerdings nicht, welche Form von Mitwirkungen er anstrebt. Er kritisierte die Vorbehalte vieler EU-Partner gegenüber den USA. Bisher hat sich nur Großbritannien dem US-Einsatz angeschlossen und zwei Kriegsschiffe in die Straße von Hormuz geschickt. Nun ja, wenn man die letzten 2-3 Jahrzehnte zurückblickt, welchen heillosen Unsinn und welches Chaos und wie viel Elend die angloamerikanischen Ölabtransportierer da im Nahen Osten angerichtet haben, dann wundert es einen nicht, wenn es Vorbehalte gibt, an weiteren militärischen Abenteuern dieser Herrschaften teilzunehmen. Polen denkt da anders. Polen ist da katholisch und folgsam und küsst gerne die Füße des Herrn. Unsere Daten werden geklaut, geraubt, verkauft, missbraucht und das passiert täglich. Man kann täglich darüber lesen, wie mit unseren Daten umgegangen wird. Im Netz gibt es jetzt einen neuen Skandal. 1 Million Fingerabdrücke sind im Umlauf. Die Nachricht kommt aus Tel Aviv. Sicherheitsforscher aus Israel haben eine riesige Datenbank mit rund 1 Million Fingerabdrücken und anderen biometrischen Daten aufgespürt, die, Achtung, ungeschützt und unverschlüsselt im Web abgerufen werden konnte. Die Daten stammen vom System Biostar 2 der koreanischen Sicherheitsfirma Suprema, die nach eigenen Angaben Marktführer in Europa der biometrischen Zutrittskontrollsysteme sei. Das berichtete der Guardian am Mittwoch. Das System soll auch von der britischen Polizei und mehreren Banken genutzt werden. Wer also sein Bankkonto mit Iris und Fingerabdruck öffnen will und dann an sein Geld ran will, der soll sich einmal überlegen, ob er weiter auf diese Art sein Geld verwalten lässt, via Internet. Protest wird nicht toleriert. Der Besuch von US-Präsident Donald Trump, so schrieb der Spiegel gestern auf seiner Homepage, in einem Werk der Ölfirma Shell wurde minutiös vorbereitet. Mitarbeitern, die fehlten, entgingen bezahlte Überstunden. Die Anzahl seiner Zuhörer ist für US-Präsident Donald Trump ein zentrales Kriterium für seine Zufriedenheit mit einem Auftritt. Das wussten offenbar die Organisatoren eines Besuchs des Präsidenten in einem neuen Chemiewerk des Ölunternehmens Shell in Beaver County im US-Bundesstaat Pennsylvania. Die Halle war voll. 5000 Arbeiter und Arbeiterinnen in gelben Westen lauschten und klatschten, darunter auch solche, die an dem Tag eigentlich frei hatten. Wie zuerst die Pittsburgh Gazette Post berichtete, wurden am Einlass Stunden vor Beginn der Rede die Mitarbeiterausweise gescannt. Ein Memo einer Gewerkschaft an die Mitarbeiter eines Shell-Dienstleisters erklärte die Regeln so. Ihre Teilnahme ist nicht verpflichtend. In einer weiteren schriftlichen Anweisung hieß es allerdings explizit und in Großbuchstaben: kein Scan, keine Bezahlung. No scan, no pay. Bestellt wurden die Arbeiter für 7 Uhr morgens, mussten dann aber in der Halle bis zur Mittagszeit warten, ehe Trump zu ihnen sprach. In der Rede in dem Werk lobte der Präsident den Ölkonzern und warnte vor den Gefahren der Windenergie, die alle Vögel tötet. In Teilen wirkte der Auftritt wie eine Wahlkampfveranstaltung, schrieb die Zeitung. Trump appellierte an die Belegschaft und an Gewerkschaftsführer, bei der Wahl im kommenden Jahr für ihn zu stimmen. Ich werde auch mit Gewerkschaftsführern sprechen und ihnen sagen, ihr werdet doch Trump unterstützen, oder? Und wenn sie es nicht tun, dann wählt sie verdammt nochmal aus ihren Ämtern, weil sie ihren Job nicht richtig machen, zitiert die Presse den Präsidenten. Ein Sprecher von Shell sagte der Gazette Post, die Arbeiter hätten Verträge für eine 56-Stunden-Woche, in denen 16 besser bezahlte Überstunden enthalten seien. Wer die Dienstagveranstaltung mit Trump besuchte, sei für Überstunden bezahlt worden. Abwesende Arbeiter hätten auf die Extrabezahlung verzichten müssen. Nach Erscheinen des Berichts konkretisierte ein anderer Shell-Sprecher im Gespräch mit der Nachrichtenseite von Newsweek, die Veranstaltung sei genauso geplant worden wie andere Fortbildungen für die Shell-Belegschaft. Es wurde damit umgegangen wie eine bezahlte Schulung mit einem Gastredner, nur dass der Redner diesmal eben der Präsident war. Laut einem Memo für die Veranstaltung an die Vorgesetzten, aus dem die Gazette Post zitiert, wurden die Besucher instruiert, sich ordentlich zu benehmen. Zwischenrufe, Protest oder alles, was nach Widerstand aussieht, wird bei der Veranstaltung nicht toleriert. Ein Zweck des Events sei es, das Wohlwollen der Gewerkschaft zu übermitteln. Dem hätten die Gewerkschaftsführer zugestimmt. Are you ready? We will build a great wall along the southern border. Bleiben wir im Trump-Land. US-Präsident Donald Trump will offenbar tatsächlich Grönland von Dänemark kaufen. Das jedenfalls hat sein wichtigster Wirtschaftsberater bestätigt und den Grund genannt. Grönland ist offenbar tatsächlich ins Interesse des US-Präsidenten Donald Trump gerückt. Der Präsident kennt sich gut mit Immobilienkäufen aus, sagte Trumps Top-Wirtschaftsberater Larry Kudlow am Sonntag im Nachrichtensender Fox News. Er will sich das mal anschauen. Er wolle nicht spekulieren, wohin das führe, aber Grönland sei strategisch bedeutend. Sie haben viele wertvolle Mineralien, sagte Kudlow. Aber natürlich gehöre Grönland zum NATO-Partner Dänemark, fügte er hinzu. Grönland und Dänemark haben die Idee eines Verkaufs natürlich zurückgewiesen. Das Weiße Haus hatte sich bislang nicht zu Berichten geäußert, wonach Trump Interesse an Grönland geäußert haben soll. Die Berichte am Donnerstag legten nahe, Trump habe Berater angewiesen, den Kauf der zum dänischen Königreich gehörenden autonomen Arktisinsel zu prüfen. Wie seriös die Absichten seien, sei selbst für seine Mitarbeiter unklar gewesen, hieß es weiter. Trump, der als Immobilienunternehmer reich wurde, wird Anfang September Dänemark besuchen. Für Washington könnte Grönland durch seine Lage in der Arktis, die Nähe zu Russland und wegen dort vermuteter Bodenschätze strategisch bedeutend sein. Die USA betreiben dort bereits einen Luftwaffenstützpunkt. Grönland mit seinen rund 56.000 Einwohnern ist etwa 6-mal so groß wie Deutschland. Ein Großteil der Fläche ist ständig von Eis bedeckt. Noch, muss man dazu sagen. Und wenn ich noch sage, dann beziehe ich mich jetzt auf eine sehr aktuelle Meldung über die Gletscher, die in Island schon schmelzen. Und das ist eine sehr, könnte man sagen, besorgniserregende Sache. Die Gletscher schmelzen. Infolge der Erderwärmung schmelzen in Island immer mehr Gletscher. Seit heute erinnert eine Gedenktafel an den Ókjökull. Der Gletscher schrumpfte im Verlauf des 20. Jahrhunderts von etwa 38 Quadratkilometern auf weniger als einen. Der Ókjökull liegt nordwestlich der Hauptstadt Reykjavik. Satellitenbilder der NASA zeigen den Schwund der Eis- und Schneemassen rund um den Gipfel des erloschenen Vulkans Ork. Der Gletscherstatus musste aberkannt werden. Ragnar Axelsson fotografiert seit Jahren Island aus der Luft. Auch den Ok hat er schon mehrfach überflogen. Islands ersten Gletscher, der seinen Status als Gletscher verloren hat. Übrig geblieben sind ein zugefrorener Kratersee und einige Schneereste. Diese Plakette mit einem Brief an die Zukunft erinnert seit heute an das Verschwinden des Ókjökull, der seit 2014 offiziell kein Gletscher mehr ist. Die meisten Schulkinder kennen seinen Namen und deshalb hat das Verschwinden des Ókjökull für uns eine große psychologische und emotionale Bedeutung. Ein Gletscher ist nicht mehr da, den viele seit ihrer Kindheit kennen. Bei der Zeremonie heute Nachmittag am Fuße des Ok nahm unter anderem auch Islands grüne Regierungschefin Katrin Jakobs dort ihr teil. Mehr als 10 Milliarden Tonnen Gletschereis verliert Island jedes Jahr. Auch der Vatnajökull, Europas größter Gletscher, wird immer kleiner. Für Wissenschaftler wie Oddur Sigurdsson steht fest, der Klimawandel mit den steigenden Temperaturen ist der Grund dafür. Die Gletscher sind in der Geschichte Islands noch nie so schnell geschmolzen wie heute. Alles spricht dafür, dass das auch in Zukunft so weitergeht. Wir müssen davon ausgehen, dass Island in den nächsten 200 Jahren fast alle seine Gletscher verlieren wird. Vor wenigen Tagen war Fotograf Ragnar Axelsson noch einmal über den Gletschern unterwegs. Sein Foto vom Gipfel des Ok wird bleiben, auch wenn die letzten Eisreste verschwunden sind. Eine Meldung aus Istanbul. Ein 74 Jahre alter Deutscher bleibt auch nach 2 Jahren weiter in türkischer Untersuchungshaft. Am 20. August jährt sich der Tag, an dem Enver Altaylı in Polizeigewahrsam genommen wurde zum 2. Mal. Altaylı, der die deutsche und die türkische Staatsbürgerschaft hat, sitzt wegen Terrorvorwürfen im Hochsicherheitsgefängnis Sinsan in Ankara ein. Es gebe immer noch keine Anklageschrift, also auch keine Hoffnung auf einen Prozess, sagte seine Tochter Zeynep Potente am Freitag gegenüber der deutschen Presseagentur. Er sei weiter in Einzelhaft. Altaylı war 2017 in Antalya festgenommen worden, wo die Familie eine Ferienanlage betreibt. Dem Protokoll der Gerichtsverhandlung zu U-Haft zufolge wird er verdächtigt, für die Bewegung des islamischen Predigers Fethullah Gülen Straftaten begangen zu haben. Die türkische Staatsführung macht Gülen für den Putschversuch von 2016 verantwortlich. Altaylı, der vor Jahrzehnten auch für den türkischen Geheimdienst gearbeitet hat, weist die Vorwürfe zurück. Seine Familie sagt, er sei im Gefängnis, weil er sich öffentlich regierungskritisch geäußert habe. Potente kritisierte auch, dass bei den Anhörungen zur Haft die Aussagen ihres Vaters nie protokolliert worden seien. Die Termine seien außerdem so überraschend angesetzt worden, dass der Anwalt des Vaters nicht dabei sein konnte. Sevin Dagdelen, stellvertretender Vorsitzender der Linksfraktion im Bundestag, erklärte am Freitag: Die Bundesregierung muss sich mit Nachdruck für die Freilassung der inhaftierten deutschen politischen Gefangenen in der Türkei einsetzen und darf Erdogans repressive Politik nicht weiter durch Rüstungsexporte unterstützen. Greta Thunberg hat ihre Segeltour über den Atlantik begonnen. Die schwedische Klimaaktivistin ist mit ihrem Vater, zwei Profiseglern und einem Kameramann im englischen Plymouth ins See gestochen. In rund zwei Wochen will die 16-Jährige mit einer Hightech-Yacht klimaneutral New York erreichen. Natürlich wird es für jeden auf dem Boot eine Herausforderung werden, davon muss man ausgehen. Es wird immer Menschen geben, die die Wissenschaft nicht verstehen oder nicht akzeptieren. Das ignoriere ich einfach. Ich handle und kommuniziere nur auf Basis der Wissenschaft. Wenn man das nicht mag, ist das nicht mein Problem. Die Klimaaktivistin fliegt nicht, weil Flugzeuge große Mengen Treibhausgase ausstoßen. Sie hatte länger nach einer klimaschonenden Alternative für ihre Reise in die USA gesucht. Dort will sie unter anderem im September am UN-Klimagipfel in New York teilnehmen. Ein paar Meldungen aus dem Spiegel. Die Polizei will mehr Videoüberwachung an Bahnhöfen. Die Bundespolizei beklagt in einem vertraulichen Lagebild, dass der Ausbau der Kameraüberwachung in Bahnhöfen nur schleppend vorankomme. In dem 30-seitigen Papier ist die Rede von einem Stillstand bei der weiteren Ausstattung von Bahnhöfen mit moderner Videotechnik. Die Zahl der Delikte, die mit Hilfe der Kamera aufgeklärt werden konnten, sei im vergangenen Jahr sogar zurückgegangen von 1.943 auf 1.815 bei gut 500.000 registrierten Straftaten auf Bahnanlagen insgesamt. Sorgen bereitet der Behörde die Zunahme von angezeigten Fällen sexueller Belästigung und anzüglichen Beleidigungen, wobei ein Teil des Anstiegs mit der Verschärfung der Rechtslage zu erklären sei, so das Lagebild Bahn. Auffällig sei der hohe Ausländeranteil unter den Tatverdächtigen bei Sexualdelikten an Bahnhöfen und in Zügen. 44% Nicht-EU-Ausländer, 15% EU-Bürger, 41% Deutsche. Opfer seien meist alleinreisende Frauen unter 35 Jahren. Vor allem in Nahverkehrszügen schnellten die erfassten Zahlen hoch. Anzeigen wegen schwerer Delikte wie Vergewaltigung gingen allerdings leicht zurück. Bezogen auf alle Straftaten rund um die Bahn sei etwa jeder zweite mutmaßliche Täter Ausländer. Diesen überproportionalen Anteil nicht deutscher Tatverdächtiger nennt die Bundespolizei beachtenswert. Es geht um den Klimawandel und es geht um den Wald. Renate Künast, die ist 63 Jahre alt, die war von 2001 bis 2005 Bundeslandwirtschaftsministerin für die Grünen. Die gibt im Spiegel ein Interview über ihre vorläufige Abmoderation des Waldsterbens. Spiegel: Sie haben 2003 das Waldsterben für beendet erklärt, haben Sie zu früh entwarnt? Frau Künast: Wir hatten damals Zahlen, die zeigten, dass sich die industrielle Belastung für den Wald durch Luftverschmutzung etwas verringert hatte. Wahr ist aber, dass dieser Satz von mir damals zu Recht eine Menge kritischer Stimmen ausgelöst hat. Zum einen war der erreichte Erfolg nicht groß. Zum anderen muss man sich anschauen, welche Auswirkungen Klimawandel und Bewirtschaftung auf den Wald haben. Spiegel: Was haben Sie als Ministerin für den Wald getan? Frau Künast: Wir wollten eine Agrarwende, die auch eine Waldwende bedeutet hätte. Es wurde eine Debatte angestoßen, wie man Wald anders bewirtschaften könnte. Schwerpunkt war allerdings zunächst die Landwirtschaft, die auch einen viel intensiveren Chemieeinsatz hat als die Forstwirtschaft. Spiegel, Sie haben damals die Biolandwirtschaft forciert. Braucht es Bio auch für den Wald? Renate Künast, ja, wir brauchen eine Waldwende bis zum ökologischen Wald hin. Mein altes Prinzip für die Landwirtschaft, Klasse statt Masse, muss auch für Wälder gelten. Pestizide sollten nur noch in Notfällen erlaubt sein. Besser Pferde zum Holzrücken als Riesenmaschinen. Und Holz, das ja CO2 bindet, muss für langlebige Produkte wie Möbel genutzt werden und nicht für schnelllebige wie Papier. Wir müssen weg vom monotonen Kiefer- und Fichtenplantagen. Anders als die derzeitige Landwirtschaftsministerin sagt, hilft nicht Geld allein bei der Aufforstung. Das hilft nur den Großgrundbesitzern aus der finanziellen Patsche. Wir brauchen einen Mischwald mit Bäumen, die hier natürlich vorkommen. Nun wächst der Wald ja sehr langsam. Hätten Mischwälder nicht schon in ihrer Amtszeit angelegt werden müssen? Künast, natürlich. Ich konnte aber nicht alles gleichzeitig durchsetzen. Entwürfe für ein Wald- und Jagdgesetz hatten wir, aber das brachte vehementen Widerstand von großen Unternehmern, die wegen ihrer Jagdinteressen Druck machten. Am Ende hat mich die Föderalismusreform überholt, die die Zuständigkeit der Länder verstärkte. Spiegel, heute ist von Waldsterben 2.0 die Rede. Kehrt da eine gewisse Hysterie um den Wald wieder ein? Künast, mit Hysterie hat das wirklich nichts zu tun, sondern mit Fakten. Früher ging es vor allem um das Leiden der Wälder, das die Industrie verursachte. Stichwort saurer Regen. Heute ist unsere Art zu wirtschaften insgesamt ein Problem für das Klima. Und es kommt etwas Neues hinzu. Nicht nur der Wald stirbt, sondern auch viele Arten sterben, damit auch der Mensch. Das Ausmaß dessen, was wir vor uns sehen, ist viel größer als 2003. Der Spiegel hatte letzte Woche ein Titelbild, das war erschreckend. Das hieß SOS, Wahnsinn Kreuzfahrt, die dunkle Seite des Traumurlaubs. Und da sah man ein riesiges Kreuzfahrtschiff, wie es durch Venedig rast und die ganze Stadt vernichtet mit einer riesen Bugwelle und alles plattwalzt, was da vor ihr auftaucht. Es geht um den Massentourismus, der entfesselt ist. Der Kreuzfahrtboom zeigt immer häufiger seine hässliche Seite. Die Schiffe verpesten Luft und Ozeane. Ihre Passagiere wollen es an Bord heimelig und treten bei Landgang im Pulk auf. Selbst abgelegene Küstenstädte sind vor den Kreuzfahrern nicht mehr sicher. Wer zahlt den Preis für den Wahnsinn? Nun ja, wir erleben das ja hier in Barcelona auch. Manchmal kommt man unverhofft durch eine Gasse, wo es einfach nicht weitergeht, wo Pulk A gegen Pulk B stößt. Jemand will ein Selfie machen und dann müssen alle 5 bis 10 Minuten warten, um überhaupt weitergehen zu können. Eine groteske Situation. Der Spiegel schreibt hierzu, die Mein Schiff 6, fast 300 Meter lang, fast 60 Meter über Wasser hoch, wäre für Piraten eine fette Beute. Beim Auslaufen Ende Juni in Triest hat sie 9,5 Tonnen Frischfleisch geladen, 5,3 Tonnen Fische und Krustentiere, 14,4 Tonnen Gemüse, 11,6 Tonnen Obst, 28.000 Eier, 7.100 Croissants, fast 14.000 Liter Bier, Wein und Prosecco. Irgendwo im flachen Bauch des Schiffes lagern auch 32 Kilogramm Kaviar und ein paar hundert Flaschen Champagner, Proviant für 3.500 Seelen, die sich für 7 Tage aufs Meer begeben. Rund 1000 Mann Besatzung und 2534 sogenannte Kreuzfahrer des frühen 21. Jahrhunderts. Die Frage, die der Spiegel stellt in seiner weit gefassten Reportage, ist die: Ist es vernünftig, von Berlin nach Triest zu fliegen, um dann mit einem Schiff eine Woche lang auf dem Mittelmeer zu kreuzen? Ist es verantwortbar, zum Spaß auf See herumzufahren, wenn dabei pro Stunde bis zu 5 Tonnen Treibstoff verbrannt werden, Schweröl vorzugsweise, wie das auch auf der Mein Schiff 6 der Fall ist? ist der Anblick nicht empörend, wenn sich eines dieser schwimmenden Hotels massig wie ein Wohnblock ins zierliche Venedig schiebt oder vor die Altstadt von Dubrovnik und merkt eigentlich noch irgendwer, wie absurd die Gleichzeitigkeit von Kreuzfahrten und Flüchtlingsbooten auf dem Mittelmeer ist? Die Mein Schiff 6 ist für mehr als 2500 Passagiere gebaut und eines von 7 Schiffen der Firma TUI Cruises. Man bewegt sich in einem globalen Wachstumsmarkt. 28,5 Millionen Urlauber waren 2018 weltweit auf Kreuzfahrt, knapp 11 Millionen mehr als 2009. Allein die Zahl der Deutschen an Bord hat sich in den vergangenen 7 Jahren mehr als verdoppelt, auf 2,2 Millionen. In Europa sind nur die Briten ähnlich begeisterte Kreuzfahrer. Der Trend zeigt steil nach oben. Der Verband der Kreuzfahrtindustrie, der heißt CLIA, geht davon aus, dass bis 2030 6 Millionen Deutsche ihren Jahresurlaub auf einem Schiff verbringen könnten. Was suchen sie dort? Nun ja, der Spiegel führt jetzt weiter aus. Da gibt es nämlich Kabinen mit Balkon. Da geht man in seine Kabine, macht die Tür zu, kommt auf einen separaten Balkon, hat dann keinen Kontakt mehr mit lästigen Nachbarn und kann das schön genießen, als hätte man Balkonien auf dem Schiff. Was die Leute auch wollen an Bord, das schreibt der Spiegel weiter, ist Sicherheit und Sauberkeit. Die stehen bei Kreuzfahrtpassagieren hoch im Kurs. Kreuzfahrten seien die bequemste Art, die Welt zu entdecken, sagen die einschlägigen Erhebungen. Mehr als 80% der Befragten, und das lässt sich als Reaktion auf heutige Krisen leicht interpretieren. Die Welt also in Sicherheit zu entdecken. Die Zeiten, da man sich zu Bildungsreisen nach Damaskus aufmachen konnte, auf dem Landweg womöglich, sind bis auf Weiteres vorbei. Vormals klassische Urlaubsländer wie Ägypten, Tunesien oder die Türkei wurden durch Terrorattacken und sonstige Tumulte schwer beschädigt. Die Fremde, in die man einst zur Erweiterung des eigenen Horizonts aufbrach, wirkt bedrohlicher denn je. Die Kreuzfahrtindustrie verspricht Abhilfe, den Urlaub ohne Reue, indem sie zwei unvereinbare Welten zu verheiraten vorgibt. In der Balkonkabine verschmelzen Fernreise und Daheimsein. Man ist bei sich und doch woanders. Bei der Tour der Mein Schiff 6 von Triest nach Malta, immer die Küste entlang, liegt der Balkon immer nur einen Steinwurf von Balkonien entfernt. Und das ist letztlich die ganze Idee. Das Fremde behält seinen Reiz, aber verliert seinen Schrecken. Die Welt löst sich auf in gut geplante Landausflüge und die Begegnung mit dem anderen folgt einem klar getakteten Tagesplan. Niemand muss Angst haben, er könne zwischendurch nicht auf eine ordentliche Toilette, die abendliche Rückkehr zum eigenen Zahnputzbecher ist garantiert und gegen das Heimweh gibt es Hackbraten und deutschen Kuchen an Bord. TUI Cruises wirbt damit, deutsche Premium-Kreuzfahrten für deutsche Urlauber anzubieten. Entsprechend geht es zu. Das Einchecken in Triest verläuft reibungslos. Danach hat jeder Passagier eine mit seiner Kreditkarte verknüpfte Bordkarte, die die Woche über zum Bezahlen genutzt wird, aber auch als Stechkarte vor und nach den Landgängen dient, damit niemand im Ausland vergessen wird. TUI Cruises weiß dank der Bordkarte, wann ein Passagier seine Kabine betritt und verlässt, welche Bezahlrestaurants er besucht, welche Sonnencreme er kauft. All das dient der laufenden Optimierung, wie es heißt, des Angebots. Wir haben jetzt viele, viele weitere Informationen. Ich kann die nicht alle verlesen. Ich empfehle den Artikel selber. Der ist zu finden im Spiegel von vergangener Woche. SOS, Wahnsinn, Kreuzfahrt, die dunkle Seite des Traumurlaubs. Die meisten Kreuzfahrturlauber sind US-Amerikaner, nämlich 11,9 Millionen in einem Jahr, 2017. Die Chinesen sind voll mit dem Geschäft mit 2,4 Millionen, dicht gefolgt von den Deutschen mit 2,2 Millionen, 1,9 Millionen Briten und Achtung, 1,3 Millionen Australier. Die Marktanteile der Anbieter nach Passagierzahlen 2018 in Prozent. Da ist zuerst einmal die Carnival Company, die hat 42,8% Marktanteil. Dann die Royal Caribbean, die hat 23% Marktanteil. Die Norwegian mit 14%. Die MSC Cruises hat 7,2% und 8,4% sonstige. Warum lohnt sich so ein Riesenschiff für die Betreiber bzw. für die Unternehmer in Gang zu setzen und zu unterhalten? Die Mein Schiff 6 fährt nicht unter deutscher, sondern unter maltesischer Flagge, aber getauft wurde sie am 1. Juni 2017 vor der Elbphilharmonie in Hamburg, im Hamburger Hafen. Eine Mogelpackung also. Zur Premierenparty kamen Natascha Ochsenknecht, Heino und Didi Hallervorden. An Bord erinnerte nichts an Malta, aber alles an Hamburg. Die Einkaufspassage auf Deck 4 heißt Neuer Wall, wie die Hamburger Einkaufsstraße. Das Theater ab Deck 3 heißt Große Freiheit. Und in der Bar Außenalster auf Deck 14 sind die Getränke im Preis inbegriffen. Pils von Bitburger, Weißbier von Paulaner. Die Stimmung dort ist in der Regel sehr gut. Der Morgen beginnt mit Durchsagen. Zuverlässig meldet sich Ihre Wiebke, die Kreuzfahrtdirektorin. Sie stellt die Highlights aus dem Tagesprogramm vor, wirbt für Bordaktivitäten und Angebote in den Shops. An Seetagen, wenn die Gäste nicht vom Schiff können, bleiben nur die Geschäfte an Bord, um Konsumgelüste zu stillen. Kreuzfahrt liegt weltweit pro Person durchschnittlich bei 1.300 Dollar, in Deutschland um die 1.500 Euro. Jetzt geht es darum, wie lohnt sich das? Betriebe TUI in Deutschland, ein Hotel von der Größenordnung der Mein Schiff 6, müsste der Touristikkonzern Einkommens-, Mehrwert- und Gewerbesteuer abführen, seinen Angestellten Sozial-, Kranken- und Rentenversicherungsbeiträge zahlen und er dürfte sie nicht unter dem Mindestlohn für das Hotelgewerbe von 9,19 Euro pro Stunde beschäftigen. Die Mitarbeiter hätten Anrecht auf Urlaub und einen Betriebsrat, der ihre Interessen vertritt. Auf hoher See gibt es all das nicht. Die Kreuzfahrtindustrie, so schreibt der Spiegel, wächst auch deshalb so kräftig, weil sich auf See vergleichsweise unreguliert Geld verdienen lässt. Ansonsten beruht das Geschäftsmodell darauf, die wenigen Regeln optimal auszunutzen. Schiffe werden in steuer- und abgasfreundliche Länder ausgeflaggt, Firmensitze nach Liberia, Panama und eben Malta verlegt. So werden Steuerzahlungen teils in Milliardenhöhe vermieden und Angestellte können zu Arbeitsbedingungen wie in Sweatshops beschäftigt werden. Alles ist der Rendite untergeordnet. Sogar an Rettungsbooten wird gespart, um mehr Balkonkabinen vermieten zu können. Die 13 Rettungsboote auf der Mein Schiff 6 reichen laut Kapitän für 2.534 Passagiere. Die Besatzung müsse sich im Notfall mit Rettungsinseln behelfen. Die Wartung der Rettungsboote ist aufwendig. Hast du nichts gelernt? Guck dir den Dieter an, der hat sogar ein Auto. Warum gehst du nicht zu Onkel Werner in die Werkstatt? Der gibt dir eine Festanstellung. Wenn du ihn darum Junge. Und wie du wieder aussiehst. Löcher in der Hose und ständig dieser Lärm. Und dann noch deine Haare, da fehlen mir die Worte. musst du die denn färben? Wie kommst du nach Hause? Wir wissen nicht mehr weiter. Junge, brich deiner Mutter nicht das Herz. Es ist noch nicht zu spät, dich an der Uni einzuschreiben. Du hast dich da früher so für Tiere interessiert, wäre das nichts für dich? Eine eigene Praxis, Junge. Und wie du wieder aussiehst, Löcher in der Nase und ständig dieser Lärm. Elektrische Gitarren und immer diese Texte, das will doch keiner hören. Nie kommst du nach Hause, so viel schlechter Umgang, wir werden dich enterben. Wo soll das alles enden? Wir machen uns doch Sorgen. Und du warst so ein süßes Kind. Und du warst so ein süßes Kind. Und du warst so ein süßes Kind. Du warst so süß. Und immer deine Freunde, ihr nehmt doch alle Drogen und ständig diesen Lärm. Denk an deine Zukunft, denk an deine Eltern. Willst du, dass wir sterben? Noch ein paar Barcelona-Nachrichten, fast schon in der Endkurve der heutigen Sendung. Die Barcelona-Nachrichten im Niemandsland vom heutigen Montag, dem 19. August 2019. Notícies de Barcelona a Niemandsland. Sicherheit im Fußgängerbereich. Immer mehr Anwohner protestieren gegen die Elektroroller, die mittlerweile vollkommen unkontrolliert über Bürgersteige, durch Fußgängerzonen und Gassen rauschen und flitzen und immer wieder für Panik unter den schlendernden Fußgängern sorgen. Herr Dionis López schreibt in einem Leserbrief, den ich für sehr repräsentativ halte, an El Periódico de Barcelona. Ein Elektropatinette, ein Roller, hat einen ca. 10 km schweren Motor, fährt bis zu 40 km pro Stunde und kann den Fahrer töten, wenn er mit dieser Geschwindigkeit gegen ein Hindernis rast, zum Beispiel eine Wand oder einen Laternenpfahl. Ebenfalls kann er natürlich ahnungslose Fußgänger töten oder schwer verletzen, was auch schon passiert ist. Warum also gibt es noch immer keine Regelung für diese Kraftfahrzeuge, die so gefährlich und außerhalb jeder Kontrolle die dicht bevölkerte Innenstadt von Barcelona befahren? Viele Anwohner, besonders alte Menschen, so Herr López, gehen nur mit Angstgefühlen aus dem Haus. Es müsse endlich ein Verbot für diese Fahrzeuge auf Bürgersteigen her. Gewalt und Verbrechen in der Fun City Barcelona. Eine Messerstecherei auf einem Chabola-Gelände am Paral·lel sorgte für Unruhe und Polemik unter den Anwohnern. Am vergangenen Wochenende wurde an der Ecke Conte Borrell, Paral·lel, ein Mann erstochen, wodurch allein 4 Fälle von Messerstechereien in wenigen Tagen im Zentrum von Barcelona zu verzeichnen sind. Am Samstag und Sonntag jeweils am Pla de Palau und im Ribera. Und auch vorgestern wurde wieder eine Touristin und auch ein junger Mann, ein junger Tourist, krankenhausreif geschlagen nach Überfällen. Die Statistik der Morde und Tötungsdelikte und versuchten Morde in Barcelona hat bei Behörden und Polizei mittlerweile Alarm ausgelöst. 47 Tote, davon 13 in Barcelona, allein im ersten Halbjahr. Das sind mehr als im ganzen vergangenen Jahr 2018. Erst am vergangenen Montag, dem 12.8., wurde die Leiche einer ermordeten Frau auf offener Straße gefunden. Es handelt sich um eine schwedische Bürgerin. Sie lag unter einem LKW. El Periódico de Catalunya schreibt hierzu: Seit 2008 steht zum ersten Mal die Angst um die Sicherheit im öffentlichen Raum an erster Stelle der Themenrangliste an wichtigsten Themen, die den Bürgern und Bürgerinnen von Barcelona Sorgen bereiten. Noch vor der Wohnungsnot, noch vor der Arbeitslosigkeit und noch vor dem Massentourismus steht jetzt die Sicherheit. Die offizielle Erklärung, es handle sich um eine gefühlte Unsicherheit, wie die Behörden von Rathaus und Generalitat gerne erklären, gilt nicht mehr, so die Zeitung. Temamenas, das sind die minderjährigen, meist marokkanischen Straßenkinder. Die Association Darna verlangt von Marokko aus, dass die spanischen Behörden die minderjährigen marokkanischen Kinder, die in den Straßen Barcelonas und anderswo herumvagabundieren, im Eilverfahren nach Marokko zurück zu ihren Eltern und Familien schicken sollen. Der Präsident dieser NGO Darna, das heißt Haus auf Arabisch, erklärte gegenüber der Presse, der Mann heißt Busid El Alami, dass Spanien endlich das Gesetz ändern und jugendliche Ausreißer und Kinder umgehend zurückschicken müsse. In Marokko gäbe es Einrichtungen, die sich mittlerweile um diese Kinder kümmern. Das Recht dieser Kinder auf eine Erziehung in ihrem kulturellen und familiären Umfeld habe Vorrang vor dem Recht auf staatliche Vormundschaft durch andere Nationen, wie viele europäische Länder sie praktizierten. Angesichts der Perspektivlosigkeit und dem Abgleiten der meisten dieser Kinder in Armut und Kriminalität, Obdachlosigkeit und Elend müsse nun gehandelt werden. Spanien solle sie sofort zurückschicken im Eilverfahren. Text auf eine Melodie von Franz Josef Degenhardt habe ich 1990 geschrieben, vor 21 Jahren. 11 Jahre später das folgende Lied. Ich ess wie du das ungereifte Obst, die Erdbeeren und die Kirschen im Dezember. Das Kind kommt in die Schule im August und ich wie du und dich noch im September. Ich schau schon nicht mehr nach den Dingen, sondern nach den Markennamen in den Läden. Doch von den Songs, die meine Mutter mir von ihrer ABF vermacht hat, weiß ich heute noch jeden. Hier, wo ich lebe, komm ich nicht mehr an und kann nicht gehen nach irgendwo, nicht heut und irgendwann. Ich glaub schon manchmal, was der Kanzler glaubt und seine Innen-Außen-Kriegsminister. Die Kunst, die dich ins Herz trifft und der größte Schwachsinn sind inzwischen Stiefgeschwister. Ich kann schon hinter coolen Sprüchen meine Ahnungslosigkeiten gut verstecken. Doch weiß ich noch genau, wie Vietnam siegte und wie Meldungen wie die aus Chile bitter schmecken. Hier, wo ich lebe, komm ich nicht mehr an und kann nicht gehen nach irgendwo, nicht heut und irgendwann. Ich mach mir schon um die Patienten aus der Dienstagabendserie echte Sorgen. Und die Faschisten paradieren auf offener Straße aus dem Gestern in das Morgen. Ich kauf wie du für ein bisschen Geld das Angebot, das ich nicht brauch und nicht begehre. Doch Timur und sein Trupp und Robert Diswall aus der Aula kommen mir immer wieder in die Quere. Hier, wo ich lebe, komm ich nicht mehr an und kann nicht gehen nach irgendwo, nicht heut und irgendwann. Ich rauch die Zigarettensorte aus der Kinowerbung fast wie unausweichlich. Die Aktien stehen, wenn die Erde bebt, auf all den Todesopfern unvergleichlich. Ich glaub wie du, ich weiß, was in der Welt passiert, wenn ich in meine Zeitung sehe. Und doch die Träume der Kommune, die mir mein Vater anvertraut hat, parken noch ganz in der Nähe. Hier, wo ich lebe, komm ich nicht mehr an und kann nicht gehen nach irgendwo. Nicht heute und irgendwann. Hier, wo ich lebe, komm ich nicht mehr an und kann nicht gehen nach irgendwo. Nicht heute und irgendwann. Dankeschön. Die letzten 10 Minuten im heutigen Niemandsland sind angebrochen. Die Schriftstellerin Toni Morrison ist vor 14 Tagen gestorben. Sie starb am 5. August in New York im Alter von 88 Jahren. Und wir sollten ein paar Worte zum Tod dieser faszinierenden großen Frau sagen. Toni Morrison, sie hat auch sehr starke, powerful words on racism gesagt. Sie hat sich eigentlich ihr Leben lang mit dem Rassismus beschäftigt. Und in einem Interview, das sie dem Guardian vor nicht langer Zeit gegeben hat, sagt sie etwas sehr Interessantes. Sie sagt, eine Rasse gibt es eigentlich gar nicht, ausgenommen einer menschlichen Rasse. Hören wir einmal kurz ihre Worte und dann ein paar Einzelheiten zu ihrem Leben. There is no such thing as race. None. Really? There's just a human race, scientifically, mm-hmm. anthropologically. Wissenschaftlich und anthropologisch sind Rassen ein soziales Konstrukt. Die gibt es gar nicht. Und Rassen gibt es nur eine, die menschliche. Alle anderen Rassen werden aus Interesse konstruiert. It can describe certain kinds of behavior that are wrong or misleading. So it has a social function, racism. But race can only be defined as a human being. If the racist white person, I don't mean the person who is examining his consciousness and so on, doesn't understand that he or she is also a race, it's also constructed. It's also made, and it also has some kind of serviceability. But when you take it away, I take your race away, and there you are, all strung out, and all you got is your little self. And what is that? What are you without racism? Are you any good? Are you still strong? Are you still smart? You still like yourself? If you can only be tall because somebody's on their knees, then you have a serious problem. And my feeling is, white people have a very, very serious problem. Toni Morrison sagt hier, weiße Rassisten haben ein sehr, sehr, sehr großes Problem, weil sie können sich nur definieren gegenüber etwas anderem, genau wie jemand, der sehr groß ist, sich nur als riesig und groß fühlen kann, wenn er jemand Kleineres neben sich holt und dann auf ihn herunterguckt. Das ist ungefähr der Ton, in dem Toni Morrison, die Schriftstellerin, den Rassismus definiert. I never ask a white author, when are you going to write about black people? Whether he did or not, or she did or not. Mm. Even the inquiry comes from a position of being in the center. And being used to being in the center. And being used to being in the center. Geboren wurde Frau Toni Morrison als Chloe Ardelia Wolford, das zweite von vier Kindern eines zornigen Vaters und einer immer fortsingenden Mutter. Sie änderte sich als alte Dame. Das Erbe beider Eltern hat die Nobelpreisträgerin für Literatur 1993 bekam sie den Literaturnobelpreis geprägt. Ihre Sprache ist musikalisch, auch wo sie von Qual und Gewalt erzählt. Toni Morrisons Großeltern mangelte es an Schulbildung. Ihr Vater war ein Arbeiter, der die Familie in Ohio mühsam über Wasser hielt. Sie lernte mit 3 Jahren lesen, studierte an der Howard University und schloss an der Cornell mit einer Arbeit über Virginia Woolf und William Faulkner ab. Die Geschichte der Afroamerikaner, Scham und Stolz ihrer Leute, ist das Thema von Morrisons literarischen und essayistischem Werk. Sehr blaue Augen, ihr erster Roman, hat zur Heldin ein schwarzes Mädchen, das sich nichts so sehr wünscht wie die Augenfarbe der Weißen. Verdrehung, Entfremdung, Ablenkung analysierte Morrison als moderne Wirkung des Rassismus, die weniger offensichtlich sind als Gewalt, aber dennoch tiefgreifend. Jemand sagt, dass du keine Sprache hast und du verbringst 20 Jahre damit zu beweisen, dass du sie hast. Als Patriotin fühlt sich die amerikanische Pionierin der schwarzen Literatur zum ersten Mal bei der Amtseinführung von Barack Obama. Für ungefähr eine Stunde. Die Medal of Freedom war ihr die wichtigste Ehrung, weil er sie ihr verlieh, Obama. Menschenkind, Beloved, Morrisons bekanntester mit Oprah Winfrey verfilmter Roman von 1987, berichtet von der Sklavin Sete, die ihrem Kind die Kehle durchschnitt, denn wenn ich sie nicht getötet hätte, wäre sie gestorben. Morrison stieß auf die wahre Geschichte bei ihrer Recherche für die Anthologie The Black Book von 1974, die die alleinerziehende Mutter zweier Söhne während ihrer Zeit als Lektorin beim Verlag Random House in New York zusammenstellte. Es entstand eine wirkmächtige Dokumentation afroamerikanischer Erfahrungen von Unterdrückung und Eigenständigkeit. In ihrem letzten Spiegel-Interview, das stammt von 2017, zitierte sie aus einem Brief aus dem Gefängnis. Der Häftling bat um 3 Exemplare ihres Buches. Ich brauche eines, um es an die Wand zu schleudern. Ich brauche eines, um es im Arm zu halten. Und ich brauche ein drittes, um es jemandem zu geben, den ich liebe. Das hat mir gefallen. Schleudern, festhalten, teilen. Toni Morrison starb am 5. August in New York. Auch wir hier im Niemandsland trauern um eine große Kämpferin und eine große Schriftstellerin. Ich sage Tschüss, Adeo, Agur. Ich bitte um Entschuldigung für die Stromausfälle. Die haben uns wirklich mitten in die Sendung gehauen. Es gab die 3-mal kurz, vielleicht nur für eine Sekunde, aber dann gingen alle Anlagen hier auf Null und ich musste alles wieder neu einstellen. Gut, ich wünsche Ihnen eine wunderschöne Woche. Ich hoffe, es wird ein bisschen kühler. Diese schwülen Temperaturen werden hoffentlich bald ein bisschen zurückgehen. Tschüss, Agur. Hören Sie weiter Kontrabande FM, hören Sie weiter Niemandsland im Podcast unter www.niemandsland.kontrabanda.org. Adeo, adios, bye bye, tschüss. Unser Berlin. Unser Berlin. Unser Berlin, wer meint es jetzt das Alte? Unser Berlin, gemeint es jetzt das alte Berlin? Das war ausgezeichnet durch den Sieg, den jedes Kind spielend leicht erringt, wenn es bei Schwarz-Rot über Ampeln geht, die gar nicht gehen. Außerdem telefonierst am Steuer neben dir die Bullen, die siehst du nicht, weil du mit links eine Tüte drehst. Die Cops monieren dann auch bloß deine kaputte Windschutzscheibe und sind heilfroh, dass du sie einfach weiterfahren lässt. Aber die Bäume, die retten uns, unser Berlin. Wir kriegen's halt auch längst nicht mehr alleine hin. Dass Autos brennen, will ich hier nicht kommentieren, weil ich bin selber ein Automobilist. Für den der Kampf gegen diese Parkscheinungeheuer die verzweifelte Aktionsform mancher Stunde ist. Aber die Bäume, die retten uns, unser Berlin. Auch wenn sie der Stadt zusätzliche Parkfläche entziehen. In Kreuzberg gibt's jetzt eine Rudi-Dutschke-Straße. Doch ich kenn vieles, das es längst schon nicht mehr gibt. Betreffendes Projekt bitte einsetzen bleibt. Solange bis das Räumkommando um die Ecke biegt. Jetzt wohnen Leute hier im Kiez, das ist der Hammer. Und mir geht's überhaupt nicht um den Dialekt. Weil was kann's im Hauptstadtsommer schöneres geben als ein verhauen Exil Bayern, der mitten in Berlin preißend erbleckt. Da bleckt und erschreckt, da bleckt und erschreckt. Aber die Bäume, nicht die Bayern, retten Berlin. Genetisch rein wie Thilo Sarrazin. Berlin, Elektro-City, tief unter der O2-Arena. Verbaut, verschollen, wo kein Bass mehr weht. Da liegen die Trips und Beats der 90er, als manche Luxus-Penthouse-Wohnung noch der Himmel über einer Baulücke war. Der Himmel über einer Baulücke, ja. Jawohl, das Berghain, die Renate mancher Laden lebt, wunderbar von diesem Mythos immer noch. Und die Bar 25 ist dafür, dass sie jetzt weg ist, immer noch ziemlich da. In diesem kalten Jappi-Loch so viel saniert und clean. Es ist erstaunlich, was uns geblieben ist und wieder neu entsteht. Und ich feuere die Bäume von Berlin beim Wachsen an, dass es endlich mal wieder in unsere Richtung geht. Weil diese Bäume, die retten uns, unser Berlin. Wir kriegen's halt auch längst nicht mehr alleine hin. In dem Berlin, das ich meine, hast du die Einschusslöcher vom Kampf um Berlin in den Häusern gesehen. Bauwagenplätze mitten in Mitte. Der Berber sagt nicht pausenlos, bitte, danke, bitte, der gehört einfach dazu. Kriegt sein Bier, zieht am Joint, alles ist gut. Ja, damals hast du die Jungs aus dem Osten beim Küssen am Geschmack erkannt. Im Prenzlauer Berg haben Barrikaden gebrannt. Da sind Schamanen, Heilige und Krieger rumgerannt, Hand in Hand durchs Hinterhofland. Das ist kein Märchen, Baby, hör mal zu. Statt der Magie so warm und cool. Out of control. Aber das kriegen auch die Bäume so schnell nicht mehr hin. Die retten halt doch nur, was noch zu retten ist. Von unserem Berlin. Den CSD finde ich noch immer transgenial. Hurra, wir leben noch hier. Und manche Femme fatale hat in Berlin ihren sicheren Heimathafen. Berlin, du Heimat für die keine Heimat haben. Im Kit-Kat-Club fickst du dich Richtung Weltuntergang. An deine Schwänze lässt du kein Kondom mehr ran. Und deine Standardvariante der Integration ist die gepflegte Flüchtlingsprostitution. Berlin, Berlin, du miese, ausgekochte Schnepfe dahinter. heult immer noch rum um die verflossenen Fördertöpfe. Und machst jetzt dein Geld als Touri-Schlampe ohne Scham. Immer noch sexy, aber reich und arm. Immer noch sexy, aber reich und so arm. Terveiset Lapista Niemandslandin kuuntelijoille. Venga, chicos, a ladrar. Hei. Hei.